Die Blendung von Elias Canetti. Vierter Teil. Ein Kopf ohne Welt. Die Millionenerbschaft. Ja, die große Erbschaft. Darf man eine Erbschaft so liegen lassen? Heute ist Sonntag. Morgen ist Montag. Man muss dem Notar was geben, sonst macht er alles falsch. Viel muss es nicht sein. Es wäre schade um das schöne Geld. Das Militär spielt die wertvollsten Märsche. Und auf wen hat der Herr Kapellmeister immer geschaut? Das verrate ich nicht jedem. Die Leute verstehen ja keinen Spaß. 1.265.000. Schöne Augen wird der Herr Grob da machen. Die Frauen haben ihn alle gern. Bin ich vielleicht keine Frau? Schön tun kann jede. Ich bin die Erste mit Kapital. Siegesgewiss. Von Militärmusik und Herrn Kapellmeister her noch in heller Erregung war sie eingetreten. Alles war heute schön. So einen Tag müsste man jeden Tag haben. Reden wollte sie. Sie malte die Zahl 1.265.000 an die Wand und klopfte mit der Hand auf die Bibliothek in der Rocktasche. Wer weiß, was die wert war? Vielleicht doppelt so viel. Der Schlüsselbund klirrte. Beim Reden nahm sie heute die Backen voller. Sie sprach ununterbrochen, weil sie eine Woche lang geschwiegen hatte. Er war ein Mensch. Man konnte ihm alles erzählen. Einen solchen brauchte sie jetzt. Keen fühlte sich überrumpelt. Etwas Ungewöhnliches war geschehen. Eine Woche lang hatte sie sich musterhaft betragen. Dass sie ihn jetzt auf diese grobe Weise störte, hatte, wie man ihr ansah, einen besonderen Grund. Ihre Sprache war wirr, verwegen und glücklich. Er bemühte sich zu verstehen, irgendein interessanter Mensch hatte ihr eine Million hinterlassen. Offenbar ein Verwandter von ihr, trotz seinem Reichtum Kapellmeister von Beruf. Und schon darum interessant. Ein Mensch, der jedenfalls viel von ihr hielt, sonst hätte er sie nicht zu seiner Erbin eingesetzt. Mit der Million wollte sie ein Möbelgeschäft gründen. Sie hatte erst heute von ihrem Glück erfahren und war zum Dank dafür in die Kirche gerannt, wo sie auf einem Bild den Verstorbenen als Heiland wiedererkannte. Dankbarkeit als Ursache von Sinnestäuschungen. Und wenn schon. Morgen will sie mit ihm und dem Testament zum Notar gehen, um es nachprüfen zu lassen. Sie fürchtet, der Notar könnte, weil es sich um eine hohe Erbschaft handelt, zu viel Honorar verlangen. Und wünscht deshalb, dass man das Honorar vor der Besprechung mit ihm ausmache. Sparsam und Haushälterin bis in die Million. Ja, war denn die Erbschaft überhaupt so groß? 1.265.000. Wie viel war das? Seine ganze Bibliothek hatte ihn die lächerliche Summe von nicht einmal 600.000 Goldkronen gekostet. 600.000 Goldkronen betrug sein väterliches Erbe. Eine Kleinigkeit besaß er noch heute. Was wollte sie mit ihrem Erbe einrichten? Ein Möbelgeschäft. Unsinn, man könnte doch damit die Bibliothek vergrößern. Er würde den Nachbarn die Wohnung von nebenan abkaufen und die Wand durchstoßen lassen. Erweiterung der Bibliothek von 4 Räumen auf 8. Das lässt sich sehen. Man muss sich entwickeln. Man darf nicht stehen bleiben. 40 ist kein Alter. Wie kann man sich mit 40 zur Ruhe setzen? So rostet man ein. Andere Bibliotheken sind auch noch da, nicht nur die eigene. 8 Jahre erfüllt sie still ihre Pflicht. Plötzlich steht sie knapp vor einer Millionenerbschaft. Und ich heirate sie. Kaum habe ich erfahren, wie sehr sie mich liebt, und schon ist ihr reicher Kapellmeister tot. Ein glückliches Verhängnis, unverdient und über Nacht hereingebrochen. 30.000 neue Bücher. Welch ein Umsturz der bestehenden Verhältnisse. Ein Wort, das Therese mit Lust und Leidenschaft ausstieß, riss Kien auf den Boden der Tatsachen zurück. Mit Gift, hörte er und nahm das Stichwort mit Dank an. Alles, was er für diesen historischen Moment brauchte, strömte ihm ungerufen zu. Das Erbteil des Kapitalismus, in seiner Familie jahrhundertelang beliebt und geübt, erwachte mit ungeheurer Kraft, als hätte es in einem Kampf von 25 Jahren nicht längst den Kürzeren gezogen. Voller Freude über die Selbstverständlichkeit, mit der seine Revolution vonstatten ging, rieb sich Kien seine langen Finger. Keine einzige theoretische Mauer türmte sich auf. Die praktische zur Nachbarwohnung wird eingerissen. Verhandlungen mit den Nachbarn sind sofort zu eröffnen. Benachrichtigung des Maurermeisters Putz. Er muss gleich morgen mit der Arbeit beginnen. Das Testament muss sofort nachgeprüft werden. Der Hausbesorger muss gleich einige Gänge übernehmen. Hol den Hausbesorger. Das wäre noch schöner. Aber Kien duldete keinen Widerspruch. Hol den Hausbesorger. Sofort. Was hat der zu suchen? Der kriegt nichts. Darüber entscheide ich. Ich bin der Herr im Hause. Er sagte das nicht, weil es notwendig war, sondern weil er es für nützlich hielt, sie seinen unumstößlichen Willen spüren zu lassen. Bitte, das Kapital gehört mir. Das leugnet niemand. Wir brauchen ihn, er muss gleich einige Gänge besorgen. Es ist ja schade um das schöne Geld. Der kriegt ein Vermögen. Keine Aufregung, die Million bleibt uns sicher. Theresens Misstrauen wurde rege. Der will ihr da wieder was abmarkten. 2000 Schilling hat sie schon draufgezahlt. Therese begann zu schwitzen. Alles gehört mir. Warum betonen Sie das immer? Ich habe schon einmal festgestellt, dass niemand deine Ansprüche leugnet. Bitte, das weiß ich selber. Schwarz auf weiß bleibt. Wir müssen die Erbschaftsangelegenheit gemeinsam organisieren. Geht das den Mann vielleicht was an? Ich biete dir meine Hilfe in aller Form an. Betteln kann jeder. Erst abmarkten, dann betteln. Das gehört sich nicht. Ich fürchte nur, dass man dich übervorteilen wird. Tut man so heilig. Bei Millionenerbschaften pflegen plötzlich falsche Verwandte aufzutauchen. Es ist nur der Mann da. Keine Frau, keine Kinder? Bitte, was sind das für Witze? Ein unerhörter Glücksfall. Glücksfall? Therese wurde wieder stutzig. Der Mensch gibt sein Geld her, noch bevor er tot ist. Wo bleibt da der Glücksfall? Seit er sprach, hatte sie das sichere Gefühl, dass er sie betrügen wollte. In der Verteidigung ihres jungen Besitzes entwickelte sie Kräfte, vor denen ihr selber bange wurde. Sie fühlte, dass sein Testament für ihn kein Glücksfall war. Sie witterte hinter diesen Worten eine funkelnagelneue Falle. Er versteckte etwas vor ihr. Was versteckt man? Einen Besitz. Der Mann besaß mehr, als er hergab. Die dritte versäumte Null brannte ihr auf der flachen Hand. Wo hat er den Rest versteckt? Sie wird ihn so fragen, dass er gar nichts merkt. Breit und bös erschien das altbekannte Lächeln auf ihrem Gesicht. Und was geschieht mit dem Rest? Sie hatte den Gipfel ihrer Schlauheit erklommen. Sie fragte nicht, wo der Rest versteckt war. Darauf hätte er ja nichts geantwortet. Sie wollte, dass er den Rest erst zugab. Mit dem Rest werde ich meine Bibliothek vergrößern. Therese fuhr erschreckt und triumphierend auf. Da hatte sie zwei Fallen auf einen Schlag. Seine Bibliothek. Wo sie doch das Inventar in der Tasche hatte. Ein Rest war also wirklich da. Er hatte es ja selbst gesagt. Sie wusste nicht, worauf sie ihre Abwehr zuerst richten sollte. Die Hand, die sich unwillkürlich über die Tasche gelegt hatte, entschied. Die Bücher gehören mir. Was? Drei Zimmer gehören der Frau, eines hat der Mann. Es handelt sich jetzt um 8 Zimmer. Die 4 kommen neu dazu. Die von nebenan, meine ich. Ich brauche Platz für die Bibliothek Silzinger. Die umfasst allein über 22.000 Bände. Und wo nimmt der Mann das Geld dazu her? Von deiner Erbschaft. Darüber ist nichts mehr zu reden. Das gibt's nicht. Was gibt's nicht? Die Erbschaft gehört mir. Aber ich verfüge darüber. Erst muss der Mann sterben, dann darf er verfügen. Was soll das heißen? Ich lass mir nichts abmarkten. Es handelt sich um unser gemeinsames Interesse. Ich verlange 1 Million für die Erwerbung der Bibliothek Silzinger. Verlangen kann jeder. Ich will den Rest. Ich will alles. Ich habe hier zu befehlen. Ich bin die Frau im Hause. Ich stelle ein Ultimatum. Ich verlange kategorisch 1 Million für die Erwerbung. Ich will den Rest. Ich will den Rest. In 3 Sekunden. Ich zähle bis 3. Zählen kann jeder. Ich zähle auch. 1. 1. 2. Ich verlange kategorisch. In 3 Sekunden. Verlangen kann jeder. 1, 2. 2. Ich zähle bis 3. Eine Million. Zählen kann jeder. 8 Zimmer. 4 kommen neu dazu. 1. Verlangen kann jeder. 2. Erst muss der Mann sterben. Den Rest. Ich will den Rest. 3. 1. Das gibt's nicht. Ich 2. Bin ein die Ultima. Frau im Hause. Zählen kann jeder. Die Erbschaft gehört mir. 1. Ich habe hier zu befehlen. 2. Zählen kann jeder. Ich zähl auch. Ich will den Rest. Ich will alles. Das Testament her. Sie geht um den Mann herum auf den Schreibtisch zu. Sie greift in die Papiere hinein, wirft sie schamlos durcheinander und zieht eines davon heraus. Wie kommt ein fremdes Testament unter meinem Manuskripte? Er versucht auch diesen längeren Satz zu brüllen und bringt ihn darum nicht geschlossen an die Frau. 3-mal holt er Atem. Bitte, wo ist es fremd? Sie entfaltet es eilig, streicht es auf dem Tisch schön glatt, rückt Tinte und Feder zurecht und macht dem Besitzer des Restes bescheiden Platz. Als er noch immer nicht ganz beruhigt herantritt, fällt sein erster Blick auf die Zahl. Sie kommt ihm bekannt vor. Aber Hauptsache ist, sie stimmt. Während der Auseinandersetzung hatte ihn eine leise Angst vor der Dummheit dieser Analphabetin gewarnt, die vielleicht ihre Zahl falsch las. Befriedigt rückt er jetzt mit den Augen hinauf, setzt sich und macht sich an eine exakte Prüfung. Da erkennt er sein eigenes Testament. Am besten ist es, man schreibt alles frisch. Sie vergisst die Gefahr, in der ihre Nullen schweben. Den Glauben an deren Gültigkeit hat sie ins Herz geschlossen. Aber das ist ja mein. Aber das ist ja mein. Er steht wütend auf, bevor er ihr noch an die Gurgel fährt, hat er begriffen. Sie drängt ihn zu schreiben, sie zahlt das frische Papier. Er sackt, als wäre er dick und schwer auf dem Stuhl zusammen. Sie will endlich wissen, woran sie ist. Wenige Augenblicke darauf hatten sie einander zum ersten Mal richtig verstanden. So ein Mann glaubt, er kann auf einem herumtrappeln? Man könnte ja glauben, er ist gestorben. Wozu lebt sowas? Sowas lebt auch noch. Der nimmt den anderen nur das schöne Geld. Brügel. Die Schadenfreude, mit der er ihr anhand von Dokumenten bewies, wie wenig er noch besaß, half Therese über das Schlimmste hinweg. Sie hätte sich in ihre Hauptbestandteile, Rock, Schweiß und Ohren, aufgelöst, wenn der Hass gegen ihn nicht zu ihrem erhaltenen Zentrum geworden wäre. Er zeigte ihr, wie viel er seinerzeit geerbt hatte. Er holte sämtliche Rechnungen, die Bücherkäufe betrafen, aus den verschiedenen Schubladen, in die seine Laune sie verschlagen hatte, hervor. Es ergab sich, dass die Bibliothek weit über 1 Million gekostet hatte. Den Rest habe ich für einzelne Bücher und für meinen Lebensunterhalt verbraucht. Da schmolz Therese und floss ein reißender Strom zur Türe hinaus durch den Gang und mündete in die Küche. Sie sperrte die drei Zimmer, die ihr gehörten, von der übrigen Wohnung ab. Die Schönheit war zu Ende. Bei den Menschen ist das oft so. Aber schließlich besaß sie drei Zimmer und die Bücher drin. Die Möbel wollte sie bis zu Keens Tode nicht benutzen. Alles soll geschont werden. Keen hatte den übrigen Teil des Sonntags am Schreibtisch verbracht. Gegen 6 Uhr früh nickte er ein. Zur Zeit, da er aufzustehen pflegte, träumte er von einem gigantischen Bibliotheksgebäude, das statt des Observatoriums an einem Krater des Vesuvs erbaut war. Zitternd vor Angst ging er darin auf und ab und wartete auf den Ausbruch des Vulkans, der in 8 Minuten stattfinden sollte. Angst und Gang dauerten unendlich lang. Die 8 Minuten bis zur Katastrophe blieben konstant. Als er aufwachte, war die Tür zum Nebenzimmer schon verschlossen. Leicht taumelnd vor Hunger erhob er sich und versuchte, die andere Türe, die ins Vorzimmer führte, zu öffnen. Er entdeckte, dass er eingesperrt war. Er wurde sich seiner Absicht, etwas zum Essen zu holen, bewusst und hielt sich für befugt, an der Türe zu rütteln. Sein leerer Magen, die körperliche Anstrengung nahmen ihn derart her, dass er beinahe wieder ins Weinen geriet. »Ich will ja nichts essen. Ich will ja nichts essen.« »Bitte, das lässt sich hören.« »Er soll nicht glauben, dass er von ihr was zu essen kriegt.« »Ein Mann, der kein Geld nach Hause bringt, kriegt nichts zu essen.« Auch lasse sie sich ihre Wohnung nicht schmutzig machen. Der Gang vor ihren Zimmern gehöre ihr. Bei Gericht sei das so. Wie heiße es bei den Hauspassagen? Von einem Zettel, den sie mehrfach zusammengefaltet in der Hand hielt, den sie öffnete und breit zerrte, las sie herunter. Der Durchgang ist bis auf Widerruf gestattet. Ihren Gang bis zur Küche und bis zum Abort darf er nicht mehr benutzen. Er hat dort nichts zu suchen. Wenn er ihr noch einmal den Gang schmutzig macht, muss er ihn jedes Mal putzen. Sie ist kein Dienstbot und geht vor Gericht. Die Wohnung darf er verlassen. Aber nur, wenn er es richtig macht. Ohne seine Erwiderung abzuwarten, glitt sie in die Küche, holte ein Stück Kreide, das noch aus ihrer Schulzeit stammte, und zog einen dicken Strich zwischen ihrem und seinem Gang. Bitte, das ist nur für jetzt. Mit Ölfarbe kommt es später. In seiner hungrigen Verwirrung hatte Keen nicht recht begriffen, was hier vor sich ging. Ihre Bewegungen schienen ihm sinnlos. Ist das noch am Vesuv? Fragte er sich. Nein, am Vesuv gab es die Angst wegen der 8 Minuten. Aber das Weib gab es dort nicht. Der Vesuv war vielleicht nicht so schlecht. Nur mit dem Ausbruch hatte man seine liebe Not. Seine eigene Not war gestiegen. Sie trieb ihn auf den verbotenen Gang, als hätte Therese keinen Kreidestrich gezogen. Mit langen Schritten erreichte er sein Ziel. Therese rückte nach. Ihre Entrüstung kam seiner Not gleich. Sie hätte ihn eingeholt, doch er hatte einen guten Vorsprung. Sie rüttelte an der verschlossenen Tür und kreischte: »Bitte, das kommt vor Gericht! Bitte, das kommt vor Gericht!« Als sie merkte, dass alles nutzlos war, verzog sie sich in die Küche. Am Herd, wo ihr immer die besten Gedanken kamen, verfiel sie auf eine richtige Gerechtigkeit. Gut, sie erlaubt ihm den Gang. Sie hat ein Einsehen. Der Mann muss hinaus. Aber was kriegt sie dafür? Ihr schenkt auch niemand was. Sie muss sich alles verdienen. Sie gibt ihm den Gang, er gibt ihr dafür einen Teil seines Zimmers. Sie muss ihre Zimmer schonen. Wo soll sie schlafen? Bitte, dann muss sie bei ihm drinnen schlafen. Bleibt ihr vielleicht was anderes übrig? Bitte? Sie opfert ihren schönen Gang, er macht ihr Platz in seinem Zimmer. Dafür darf er auf den Abort, so oft er will. Sie lief sofort auf die Straße hinunter und holte einen Dienstmann herauf. Mit dem Hausbesorger wollte sie nichts zu tun haben, weil der vom Mann bestochen war. Keen ging in die Küche und nahm ohne Gewissensbisse einige Butterbrote zu sich. Als er nichtsahnend sein Zimmer betrat, war es um die Hälfte kleiner geworden. Quer über die Mitte stand da die spanische Wand. Dahinter traf er auf Therese inmitten ihrer alten Möbel. Sie legte eben die letzte Hand an alles und fand es auch so ganz schön. Der unverschämte Dienstmann war zum Glück schon weg. Er hat ein ganzes Vermögen verlangt. aber sie gab nur das Halbe und warf ihn hinaus, worauf sie sehr stolz war. Nur die spanische Wand gefiel ihr nicht. Auf der einen Seite war sie weiß und leer, auf der anderen hatte sie lauter krumme Haken. Eine blutige Sonne am Abend wäre ihr lieber. Der muss nicht sein, von mir aus kann er auch weg. Keen schwieg. Er schleppte sich bis zu seinem Schreibtisch und ließ sich leise stöhnend auf den Stuhl davor nieder. Nach einigen Minuten raffte er sich auf. Er wollte nachsehen, ob die Bücher im Nebenzimmer noch lebten. Seine Sorge entsprang mehr einem alteingewurzelten Pflichtgefühl als wirklicher Liebe. Nur für Bücher, die er nicht besaß, empfand er seit gestern Zärtlichkeit. Bevor er die Türe erreicht hatte, stand schon Therese davor. Wie hatte sie trotz der spanischen Wand seine Bewegung bemerkt? Wie brachte ihr Rock sie rascher vorwärts als ihn seine Beine? Nicht unterstehen soll sich der Mann. Weil ich so gut bin und ihm den Gang erlaube, glaubt er, die Zimmer gehören gleich ihm. Die habe ich schriftlich. Schwarz auf weiß bleibt. Der Mann darf die Türschnalle nicht anrühren. Rein kann er so nicht, weil ich die Schlüssel habe. Die gebe ich nicht her. Ich erlaub nicht, dass der Mann die Schnalle anrührt. Er wehrte ihre Worte mit einer linkischen Bewegung des Armes ab und streifte dabei zufällig ihren Rock. Da begann sie laut und verzweifelt zu schreien, wie um Hilfe. Ich erlaube nicht, dass der Mann den Rock anrührt. Der Rock gehört mir. Der Rock gehört mir. Hat der Mann den Rock gekauft? Ich hab den Rock gekauft. Hat der Mann den Rock gestärkt und gebügelt? Ich hab den Rock gestärkt und gebügelt. Ich hab den Rock gestärkt und gebügelt. Sind denn die Schlüssel im Rock? Sind denn die Schlüssel im Rock? Ach, wo? Die denken nicht daran. Ich geb die Schlüssel nicht her. Und wenn der Mann den Rock zerbeißt, ich geb die Schlüssel nicht her, weil die nicht drin sind. Ach, wo? Eine Frau tut alles für ihren Mann. Den Rock tut sie nicht. Den Rock tut sie nicht. Sie schrie unbeirrt weiter. Dass er wieder scheinheilig vor dem Schreibtisch saß, machte auf sie keinen Eindruck. Erst als ihre Stimme nachließ, gab sie es auf und verschwand allmählich hinter der spanischen Wand. Bis zum Abend kam sie nicht mehr zum Vorschein. Hie und da gab sie abgerissene Laute von sich. Sie klangen wie Bruchstücke aus einem Traum. Verführer gehören aufgehängt. Erst verspricht man die Ehe, dann macht man kein Testament. Eile mit Weile ist auch was Schönes. Aber ich bitte dich, Herr Bruder, tut man das? Dass man kein Geld für ein Testament hat? Tut man das? Habe ich vielleicht was verbrochen? Der Judas ist ein Verbrecher. Der Judas? Bücher sind auch was wert. Betteln kann jeder. Die Welt ist heute nicht mehr schön. Brutal kann jeder. Der Herr Neffe war immer gut gelaunt. Den Rock tue ich nicht. Was sie sagte, war unverständlich und übte despotische Gewalt über ihn aus. Abends befreite ihn der Hunger. Heimlich, wie er dachte, und unhörbar entfernte er sich aus dem Zimmer. Im Gasthause sah er sich erst um, ob sie ihm gefolgt sei. Nein, sie stand nicht in der Tür. Sie soll es wagen. Er nahm kühn Platz in einem der hinteren Räume. Er legte Wert darauf, dass der Kellner ihn mit der Speisekarte verschone und ihm bringe, was er, der Fachmann, so sagte Keen, für gut halte. Der Fachmann revidierte im Nu seine Meinung über den schäbig gekleideten Menschen. Er erkannte den heimlichen Kenner, der in dem mageren Herrn steckte. Er schleppte das Teuerste herbei. Kaum war es serviert, als die Blicke aller sich darauf konzentrierten. Das bemerkte der Herr dieser Herrlichkeiten und nahm die Nahrung, obgleich sie ihm ausgezeichnet schmeckte, mit auffallendem Widerwillen zu sich. Einnehmen oder zu sich nehmen erschienen ihm als die gleichgültigsten und darum angemessensten Ausdrücke, die es für Ernährungsvorgänge gab. Die Betonung dieser Eigenheit gab ihm etwas von seinem Selbstgefühl zurück. Mit Freude spürte er, dass noch ein großer Vorrat an Charaktereigenschaften in ihm lag. Er sagte sich, dass Therese Mitleid verdiene. Bei seiner Heimkehr trug er sich mit dem Gedanken, sie dieses Mitleid fühlen zu lassen. Energisch sperrte er die Wohnungstür auf. Vom Gang her erkannte er, dass in seinem Zimmer kein Licht war. Die Vorstellung, dass sie schon schlief, erfüllte ihn mit toller Freude. Er machte kein Licht und schlich auf den Zehenspitzen an sein Bett. Beim Ausziehen ärgerte er sich darüber, dass man unter dem Rock eine Weste und unter der Weste ein Hemd trägt. Jedes dieser Kleidungsstücke verursachte ein eigenes Geräusch. Er überlegte, wie er sich am leisesten in ein Bett steigen lässt. Oberkörper und Kopf schwebten einen Augenblick in der Luft und schnellten dann unwillkürlich, um sich irgendwo festzuhalten, in die Richtung der Kissen hinüber. Da spürte Keen etwas ungewohnt Weiches. Ein Einbrecher. Obwohl er auf dem Einbrecher lag, wagte er es nicht, sich zu rühren. Er spürte trotz seiner Angst, dass der Einbrecher weiblichen Geschlechts war. Den Vorschlag, sich zu wehren, lehnte er ab. Sollte die Einbrecherin, wie ihm erst schien, wirklich schlafen, so wird er sich nach einer längeren Probezeit heimlich davonschleichen, die Kleider in der Hand mitnehmen, die Wohnung offen lassen und sich in der Nähe des Hausbesorgers wieder anziehen. Er wird den nicht gleich herausholen. Er wird lange, lange warten. Erst wenn er von oben Schritte kommen hört, trommelt er ans Kabinett. Inzwischen hat seine Einbrecherin Therese ermordet. Sie muss sie ermorden, weil Therese sich wehren wird. Therese lässt sich nicht berauben, ohne sich zu wehren. Sie ist schon ermordet. Hinter der spanischen Wand liegt Therese in ihrem Blut. Wenn die Einbrecherin nur gut getroffen hat. Vielleicht lebt sie noch, wenn die Polizei kommt und schiebt die Schuld auf ihn. Er muss nachsehen. Vielleicht ist sie scheintot. Es kann dem stärksten Mörder passieren. Die Geschichte kennt unzählige Beispiele. Die Geschichte macht einem Angst. Wenn sie lebt, so schlägt er sie zu Brei. Das ist sein gutes Recht. Sie hat ihn um die neue Bibliothek gebracht. Er muss sie bespucken. Er muss auf sie treten. Er muss sie schlagen. Keen erhob sich in lodernder Wut. Im selben Augenblick hatte er eine ungeheure Ohrfeige sitzen. Beinahe hätte er der Mörderin Psst zugerufen. Wegen der Leiche, die vielleicht noch nicht tot war. Die Verbrecherin begann zu toben. Sie hatte Theresens Stimme. Nach drei Worten wusste er, dass Mörderin und Leiche in einer Haut steckten. Schuldbewusst schwieg er und ließ sich grausam verprügeln. Therese hatte, sobald er aus dem Hause war, die Betten vertauscht, die spanische Wand entfernt und auch die übrige Einrichtung auf den Kopf gestellt. Da er um neun noch nicht zurück war, legte sie sich ins Bett, wie es sich für einen anständigen Menschen gehört, und harrte des Augenblicks, da er Licht machen würde, um den Vorrat an Schimpfreden loszuwerden, der sich während seiner Abwesenheit angesammelt hatte. Als er plötzlich über sie herfiel, gab sie keinen Laut von sich, sie fürchtete, er könnte wieder weggehen. Er lag nur wenige Augenblicke über ihr. Ihr waren es Tage. Er rührte sich nicht. Und war leicht, wie eine Feder. Sie atmete kaum. Als er aufsprang, spürte sie, dass er ihr entging. Wie eine Besessene schlug sie auf ihn los und bearbeitete ihn bald mit den Fäusten, bald mit den Ellbogen. Eine zähe Person. Erst nach einigen Minuten spürte sie eine leise Ermüdung in den Armen, unterbrach ihr aus Hauptworten zusammengesetztes Geschrei mit dem vollständigen Satz: Das gibt's nicht! Setzte sich rittlings auf seinen Bauch. Es kommt noch besser. und ohrfeigte ihn abwechselnd von rechts und von links. Keen verlor allmählich das Bewusstsein. Krüppel, schrie sie. Zusehends nahm er ab. Er rührte sich nicht. Sie fühlte sich ganz zerschlagen. Hinter seiner Ruhe witterte sie besondere Heimtücke. Um sich vor seinen Anschlägen zu schützen, begann sie ihm zu drohen. Ich gehe vor Gericht. Ich lass mir das nicht gefallen. Ein Mann überfällt nicht. Ich bin anständig. Ich bin eine Frau. Mit Gewalt kann jeder. Ich lass mich scheiden. Die Wohnung gehört mir. Ein Verbrecher kriegt nichts. Ich hab den Herrn Puder. Der Mann soll sich trauen. Er bekommt es mit Puder zu tun. Mit dem kann keiner. Ich sage es ihm gleich. Und das hat man von seiner Liebe. Keen schwieg hartnäckig. Sie sagte, jetzt ist er tot. Als das Wort ausgesprochen war, wusste sie, wie sehr sie ihn geliebt hatte. Sie nahm das Leintuch vom eigenen Bett, fast hätte sie das Hemd vom Leib hergegeben, und wickelte ihn sorgfältig ein und nahm ihn zärtlich wie ein Kind in die Arme. Sie trug ihn auf sein Bett hinüber und deckte ihn warm und beschwichtigend zu, drehte das Licht ab und legte sich wieder schlafen. Das fehlende Leintuch trug sie dem Mann nicht nach. Zwei Tage verflossen in Schweigen und halber Betäubung. Vielleicht hatte Therese diese Gefahr geahnt und darum bis zu Ende geschlagen. In seiner Schwäche wollte er nichts und fürchtete eines, weitere Schläge. Wenn sie sich dem Bette näherte, zuckte er zusammen. Ein verprügelter Hund. Sie stellte ihm die Schüssel mit Futter auf den Stuhl neben das Bett und drehte sich sofort weg. Er wollte nicht glauben, dass es wieder zu essen gab. Solange er krank lag, war sie so dumm. Er schob sich heran und lappte mit genauer Not einen Teil ihrer milden Gabe auf. Sie hörte das Klatschen seiner gierigen Zunge und fühlte sich versucht, wie hat's geschmeckt, zu fragen. Keen litt an starken Schmerzen, doch er hütete sich zu schreien. Statt sich zur Wand zu drehen, behielt er Therese im Gesicht und verfolgte mit argwöhnischer Angst ihr Treiben. Sie war leise und trotz ihrer Schwere geschmeidig. Die Augen funkelten böse. Es waren die einer Katze. Wenn sie etwas sagen wollte, klang es wie ein Fauchen. Ein blutgieriger Tiger. Ein blutgieriger Tiger. Verkleidete sich auf der Jagd nach Menschen in Haut und Gewand eines jungen Mädchens. Weinend stellte es sich an eine Straße und war so schön, dass ein Gelehrter des Weges daherkam. Sie belog ihn schlau und er nahm sie aus Mitleid zu sich ins Haus als eine seiner vielen Frauen. Er war sehr mutig und schlief am liebsten bei ihr. Eines Nachts warf sie die Mädchenhaut ab und zerriss ihm die Brust. Sie fraß sein Herz und verschwand durchs Fenster. Die strahlende Haut ließ sie auf dem Boden zurück. Beides fand eine der früheren Frauen und schrie sich die Kehle nach einem Lebenszauberwund bis zum mächtigsten Manne der Gegend, sank sie, einem Irren, der im Kote des Marktplatzes hauste, und wälzte sich lange Stunden zu seinen Füßen. Da spuckte der Irre vor allen Menschen in ihre Hand und sie musste es schlucken. Sie weinte und härmte sich viele Tage, denn sie liebte den Toten, auch ohne Herz. Aus der Schande, die sie für ihn geschluckt, erwuchs auf dem warmen Boden ihrer Brust ein neues Herz. Das gab sie dem Manne ein und er kam wieder zu ihr. Stöhnen gibt's nicht. Der böseste chinesische Geist gehabt sich vornehmer als die leibhaftige Therese. Ach, wäre sie nur ein Geist, da könnte sie ihn nicht schlagen. Er grümt sich ja nicht. Wer sich nicht grümt, der hat keine Schmerzen. Der muss aufstehen. Der braucht nichts gekocht. Das Skelett war aus den Fugen gegangen. Es ließ sich nicht recht auf den Beinen erhalten. Zwei volle Tage und Nächte dauerte es noch, bis seine Angst den Willen aufzustehen so weit gestärkt hatte, dass er einen Versuch dazu unternahm. Nach und nach jonglierte er sich in seine Kleider hinein. Die Bewegungen zur Erhaltung des Gleichgewichts glichen einem tiefsinnigen Tanz. Von Schmerzen, kleinen Teufeln, gezwickt, doch dem Großen, dem Tode entronnen, ertanzte sich Keen seinen Weg zum Schreibtisch. Dort nahm er vor Aufregung leicht betäubt Platz und schlenkerte noch ein wenig mit Armen und Beinen, bis sie sich beruhigt hatten und in ihre alte Unterwürfigkeit zurückgekehrt waren. Vom Schreibtisch übersah er ihr Bett. Er hütete ihren Schlaf als sein kostbarstes Gut und erschrak im Laufe von 3 Stunden 100-mal zu Tode. Sie besaß die glückliche Gabe, sich im Schlafe gehen zu lassen. Im Traum rülpste sie und ließ Winde. Tut man das? Manchmal grinste sie mit geschlossenen Augen. Grinste sie heftiger, so sah es aus, als ob sie heulte. Mit Erstaunen vernahm er, wie sie zu Buddha rief. Er zweifelte an seinem Gehör, doch sie wiederholte Puda, Puda, gerade als sie weinte, und er wusste, was Puda in ihrer Sprache bedeutete. Ihr fetter Arm steckte in einem engen, straff gespannten Ärmel. Die Spitzen, mit denen er vorn besetzt war, galten dem Mann, der im selben Zimmer schlief. Sie schienen Keen sehr zerdrückt. Leise sprach er dieses Wort, das ihm am Herzen lag, aus. Zerdrückt. Blitzrasch hob er den Kopf. Wer hatte gesprochen? Wer sonst weiß, wie zerdrückt er ist? Sie schlief. Er misstraute den geschlossenen Augen und wartete mit verhaltenem Atem auf eine zweite Äußerung. Wie kann man so tollkühn sein? Sie ist wach und ich blicke ihr frech ins Gesicht. Da schüttete Therese mit einem mächtigen Ruck ihren Körper vom Bett auf den Boden. Es klatscht laut. Keen erzittert am ganzen Skelett. Wohin? Sie hat ihn gesehen. Wohin? Sie kommt. Sie wird ihn töten. Er durchsucht die Zeit nach einem Versteck. Er läuft durch die Geschichte. Jahrhundert auf. Jahrhundert ab. Die besten Burgen sind vor Geschützen nicht sicher. Ritter? Unsinn. Schweizer Morgensterne. Die Büchsen der Engländer spalten uns Rüstung und Schädel entzwei. Schweizer werden bei Marignano vernichtend geschlagen. Nur keine Landsknechte, nur keine Söldner. Eine Armee von Fanatikern. Gustav Adolf. Cromwell metzelt uns alle nieder. Zurück aus der Neuzeit. Zurück aus dem Mittelalter. Römer, indische Elefanten, Brandpfeile, alles scheut. Wohin? Mexiko. Auf ein Schiff. Menschenopfer. Griechisches Feuer. China. Nach Amerika. China, Mongolen. Man schlachtet uns. Schädelpyramiden. In einem halben Augenblick hat er seinen Schatz der Geschichte erschöpft. nirgends Rettung. Alles geht unter, wo man auch hinkriecht. Die Feinde holen einen heraus. Kartenhäuser brechen die geliebten Kulturen zusammen vor Räubern, barbarischen, Hohlköpfen, Harten. Da erstarrte Keen. Er presste die dürren Beine eng aneinander. Seine rechte legte sich zur Faust geballt aufs Knie, Unterarm und Oberschenkel hielten einander in Ruhe. Mit dem linken Arm verstärkte er seine Brust. Leicht hob sich der Kopf. Seine Augen blickten ins Weite. Er versuchte, sie zu schließen. An ihrer Weigerung erkannte er sich als ägyptischen Priester von Granit. Er war zur Statue erstarrt. Die Geschichte hatte ihn nicht verlassen. Im alten Ägypten fand er sicheren Unterschlupf. Solange die Geschichte zu ihm hielt, war er nicht umzubringen. Therese behandelte ihn wie Luft. Wie Stein, verbesserte er. Vor Stein wird sie sich hüten. Wer wäre so dumm, sich an Stein die Hand zu verletzen? Stein ist gut. Steinkanten sind besser. Er wünschte sich einen Spiegel auf den Schreibtisch her. Unter der Haut seiner Kleider hätte er gern gesteckt. Wäre es nach seiner Wissbegier gegangen, er hätte sich splitternackt ausgezogen und eine exakte Musterung vorgenommen. Knochen um Knochen wäre besehen und aufgehetzt worden. Oh, er ahnte allerlei von geheimen Ecken, harten, scharfen Spitzen und Kanten. Sie hatte es gewagt, ihn zu berühren, als wäre er ein gewöhnlicher Mensch. Man züchtigt sie, indem man sich selbst in einen Stein verwandelt. An dessen gewaltiger Härte wurden ihre Pläne zu Schanden. Täglich wiederholte sich nun das gleiche Spiel. Des Morgens stand er 3 Stunden vor ihr auf. Er sammelte die Kräfte, deren er zur Ausübung seiner Kunst bedurfte. Seine Fertigkeit im Erstarren steigerte sich von Tag zu Tag. Es gab Tage, da die linke Leibeshälfte rascher erkaltete als die rechte. Sobald er den steinernen Zustand erreicht hatte, prüfte er die Härte des Materials, indem er mit den Schenkeln einen leichten Druck gegen den Stuhlboden ausübte. Diese Härteprobe dauerte nur wenige Sekunden, ein längerer Druck hätte den Stuhl zermalmt. Von 9 Uhr vormittags bis 7 Uhr abends verharrte Keen in seiner unvergleichlichen Stellung, verbat sich Hunger und andere leibliche Beschwerden. Um 7 jagt er Wärme und Odem durch den Stein, der sich rasch belebte. Er wartete, bis Therese in der entferntesten Ecke des Zimmers war. Für ihren Abstand hatte er ein untrügliches Gefühl. Dann sprang er auf und verließ schnell das Haus. Während er im Gasthaus sein einziges Mahl zu sich nahm, schlief er vor Ermüdung beinahe ein. Therese behielt den Mann nur aus Mitleid zu Hause. Sein Bett nahm ja wenig Platz ein. Sie brauchte die Schlüssel zum Schreibtisch. Da lag nämlich sein kleines Bankbuch drin. Solange sie das Bankbuch mit dem Rest nicht hatte, gönnte sie ihm noch einige Tage das Dach über dem Kopf. Gegen Abend stieg die Spannung bei beiden auf ein hohes Maß. Er nahm den spärlichen Rest seiner Kräfte zusammen, um nicht zu früh zu erwarmen. Sie wurde wütend bei der Vorstellung, dass er gleich wieder ins Gasthaus ging. Wo er fraß und soff von ihrem sauer verdienten Geld. Obgleich sowieso fast nichts mehr da war. Man muss das arme Vermögen retten. Die Verbrecher sind hinterher wie die Wilden. Ein jeder will was haben. Die schämen sich nicht. Man wird schon sehen, wie es ihm geht, wenn ihre Güte ein Ende hat. Von Tag zu Tag erklomm ihr Zorn eine höhere Stufe. Sie wog ihn, ob er zur entscheidenden Tat reiche, und befand ihn zu leicht. Der Vorsicht, mit der sie zu Werke ging, kam nur ihre Zähigkeit gleich. Sie sagte sich, heut ist er zu arm. Heut komme ich gegen ihn noch nicht auf. Und brach ihren Zorn stracks ab, damit ihr ein Rest für morgen blieb. Eines Abends Therese hatte ihre Eisen vor kurzem ins Feuer gelegt und erst eine mittlere Temperatur erreicht. Da knarrte Kienstuhl 3-mal hintereinander. Diese Frechheit hatte ihr gefällt. Sie warf ihn, das lange Stück Holz mitsamt dem Stuhl, zu dem er gehörte, ins Feuer, Das prasselte lichterloh auf, eine wütende Hitze packte die Eisen, sie nahm sie mit den Händen heraus. Vor Glut hatte sie keine Angst, auf die Glut hatte sie gewartet. Der Reihe nach, wie sie alle hießen, Bettler, Säufer, Verbrecher, und rückte damit auf den Schreibtisch zu. Sie machte ein Ende. Mit der Feinfühligkeit einer Statue erriet Keen, kaum hatte sein Stuhl dreimal geknarrt, was für seine Kunst auf dem Spiele stand. Er hörte Therese kommen. Er unterdrückte eine freudige Regung, sie hätte seiner Kälte geschadet. 3 Wochen lang hatte er geübt. Der Tag der Enthüllung war da. Nun wird sich die Vollkommenheit seiner Figur erweisen. Er war ihrer gewiss wie kein Künstler vor ihm. Er schickte rasch vor dem Sturm einige überschüssige Kälte durch den Leib. Er presste die Fußsohlen gegen den Boden. Sie waren steinhart. Härtegrad 10. Diamant. Schärfste Kanten. Therese packte ihn bei den Stuhlbeinen und schob ihn schwer auf die Seite. Sie ließ den Stuhl los, trat zum Schreibtisch und zog eine Lade heraus. Sie durchsuchte die Lade, fand nichts und machte sich an die nächste. Sie warf die Papiere wüst durcheinander. Viele Blätter fielen zu Boden. Ihren Inhalt kannte er gut. Andere raffte sie falsch zusammen. Seine Manuskripte behandelte sie wie Fetzen. Ihre Finger waren verrot und gut für die Daumenschraube. Im Schreibtisch steckte der Fleiß und die Geduld von Jahrzehnten. Ihre freche Geschäftigkeit reizte ihn. Sie soll mit den Papieren nicht so umgehen. Was geht ihn ihre Kriegslist an? Er braucht die Notizen für später. Da wartet Arbeit auf ihn. Zum Artisten ist er nicht geboren. Seine Kunst kostet ihn viel Zeit. Er ist Gelehrter. Wie lang ist er jetzt bei der Kunst? 20, nein, 10, nein, 5 Wochen? Er weiß es nicht zu sagen. Die Zeit ist in Verwirrung geraten. Sie soll ihre Finger wegtun. Sie soll die Laden verschließen. Weg vom Schreibtisch, weg vom Schreibtisch. Das ohnmächtige Knirschen des Papiers brennt ihm durch Mark und Bein. Er unterdrückt die Hitze in sich. Er wird sich erheben, ein kalter Stein. Er wird sie an sich zerschlagen. Er wird ihre Stücke zusammenlesen und die Stücke zu Staub zermalmen. Plötzlich erhebt sich Keen und fällt mit Wucht auf Therese. Er bleibt ganz stumm. Die Lippen zwickt er sich mit den Zähnen einer Zange zu. Spricht er, ist er kein Stein. Die Zähne beißen tief in die Zunge hinein. Sie spaltet in sein Gesicht. Er spürt alles. Es tut weh. Er ist kein Stein. Da sie nicht zerbricht, zerbricht seine Kunst. Er weicht aus. Er wehrt sich. Er schlägt zurück. Er trifft sie. Er hat spitze Knochen. Ich mach die Anzeige. Diebe werden eingesperrt. Die Polizei wird es finden. Diebe werden eingesperrt. Hinaus aus meiner Wohnung. Da packt sie ihn am Kragen und schleift ihn zur Wohnung hinaus. Die Tür wirft sie krachend hinter ihm zu. Auf dem Flur lässt er sich zu Boden fallen. Müd ist er doch. Die Tür öffnet sich wieder. Therese schleudert Mantel, Hut und Aktentasche hinaus. Und da stehe ich nicht wieder zu betteln. Die Aktentasche gibt sie her, weil nichts drin ist. Alle Bücher behält sie in der Wohnung. Das Bankbuch hat er in der Tasche. Er presst es glücklich an sich, obwohl es ein Bankbuch ist. Sie ahnt nicht, was ihr mit dem Bettler entgeht. Bitte, wo gibt es einen Dieb, der sein Verbrechen immer bei sich hat? Hat der Herrgott nicht weh? Nutzt es gar nichts. Sei nicht böse. Nicht nervös. Sag es war nichts. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum. Weil der Herrgott, was immer, warum? Die Blendung von Elias Canetti. 4. Teil: Ein Kopf ohne Welt. Mit Manfred Zapatka als Erzähler. Samuel Finzi als Peter Kien, Birgit Minichmeier als Therese Krumpholz und Johannes Silberschneider, Wolfgang Böck und Uli Meier als Masken 1, 2 und 3. Ton und Technik: Anna Kunzio, Stefan Wirtitsch, Daniela Röder und Josuel Teegarten. Komposition: Klaus Bulert. Regieassistenz: Andrea Immler. Bearbeitung und Regie: Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk und Österreichischer Rundfunk 2013. Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen? Ja, sehr. Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.